trods har planer og natplaner. De fleste er sin planesmitter. Planesmitter var lige en klein Welt unter Kontrolle halten. Ich bin kein Planesmitter. Ich versuche Planespieler zu zeigen. Warum sie versuche etwas zu kontrollieren in Wahrheit sind. Menschliches Irrwesen.